Liebe Schwestern, wenn wir im Gebet unsere Knie beugen, sprechen wir nicht nur mit Gott, sondern öffnen unsere Herzen, damit er zu uns sprechen kann. Gebet ist mehr als Worte. Es ist vollständige Hingabe, ein Moment, in dem wir unsere Abhängigkeit vom Herrn anerkennen. In Philipper 4, 6-7 werden wir daran erinnert. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in allen Anliegen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Dieser Friede ist die Umarmung des Vaters mitten im Sturm des Lebens. Das Gebet ist das Band, das uns mit der unendlichen Kraft Gottes verbindet. Wenn wir beten, öffnen wir die Tür, damit Gott in unserem Leben und in unseren Situationen wirken kann. In diesem aufrichtigen Dialog finden wir Richtung und Kraft, um weiterzugehen. Denk daran, dass Gott sich um alle Aspekte unseres Lebens kümmert, große wie kleine. Er möchte von unseren alltäglichen Freuden und Sorgen hören. In Momenten der Schwäche, wenn uns die Worte fehlen, wisse, Gott hört selbst das Seufzen unseres Herzens. Das Gebet ist der Schlüssel, der die Tür zu Gott öffnet. Durch das Gebet pflegen wir eine tiefere Beziehung zum Schöpfer. Nicht die Haltung unseres Körpers zählt beim Beten, sondern die Haltung unseres Herzens. Gebet ist ein Charaktertest. Wenn wir regelmäßig beten, werden wir mehr auf Gott ausgerichtet sein. Die tägliche Praxis des Gebets kann uns verändern und eine feste Grundlage für unsere Entscheidungen und unser Handeln schaffen. Es hilft uns, geistlich zu wachsen und uns enger an die Lehren Christi anzupassen. Gebet ist einfach ein Gespräch mit Gott, so wie du es mit einem Freund führen würdest. Es braucht keine komplizierten Worte oder bestimmten Rituale. Gott kennt dein Herz besser als du selbst, aber er wünscht sich, dass du ehrlich und offen mit ihm sprichst. Diese Einfachheit macht das Gebet für alle zugänglich, unabhängig von religiösem Hintergrund oder theologischer Bildung. Gebet ist die mächtigste Kraft im Universum, denn es verbindet dich mit der Quelle aller Macht. Wenn wir beten, treten wir in Verbindung mit dem Schöpfer des Universums, dem, der alle Macht und Autorität hat. Durch das Gebet können wir Wunder erleben, Antworten auf unsere Fragen erhalten und Trost in Zeiten der Not finden. Gebet verändert nicht Gott, sondern den, der betet. Es formt uns, es prägt uns und bringt uns näher an das Wesen Christi. Auch wenn sich äußere Umstände nicht sofort ändern, hat das Gebet die Kraft, unser Herz, unsere Perspektive und unsere Haltung zu verändern. Wahres Gebet bedeutet nicht nur zu bitten, sondern auch zu hören. Wir sollten bereit sein, auf Gottes Stimme zu hören und seiner Führung zu folgen. Gebet sollte kein Monolog sein, sondern ein Dialog. Wir sollen unser Herz und unseren Verstand öffnen, um Gottes Wegweisung zu empfangen und ihn unsere Entscheidungen und unser Handeln leiten zu lassen. Beharrliches Gebet zeigt unseren Glauben. Auch wenn wir nicht sofort Ergebnisse sehen, beten wir weiter im Vertrauen darauf, dass Gott am Werk ist. Das Dranbleiben im Gebet ist ein Beweis unseres Glaubens und unseres Vertrauens in Gott. Wir sollten nicht aufhören zu beten, selbst wenn die Ergebnisse nicht sofort sichtbar sind. Es ist der erste Schritt zu allem, was wir im Leben wirklich erreichen wollen. Es ist das Fundament, auf dem wir unser Leben und unsere Träume aufbauen. Wenn wir beten, übergeben wir unsere Pläne Gott und suchen seine Führung und seinen Segen. Durch das Gebet bringen wir unsere Wünsche in Einklang mit dem göttlichen Willen und finden Frieden in dem Wissen, dass wir dem Weg folgen, den Gott für uns bestimmt hat. Es ist ein Akt des Glaubens, bei dem wir unsere Sorgen loslassen und auf Gottes liebevolle Fürsorge vertrauen. Wenn wir beten, sagen wir: Herr, ich vertraue dir. Ich weiß, dass du souverän bist und das Beste für mich willst. Diese Haltung ermutigt Christen, besonders in schwierigen und unsicheren Zeiten, ein Leben in Abhängigkeit und Vertrauen zu führen. Gebet ist eine Praxis, die im Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt tief verwurzelt ist. Es ist eine Möglichkeit, sich mit etwas Größerem zu verbinden, Trost zu suchen und in Zeiten der Unsicherheit Klarheit zu finden. Im Gebet finden wir das Vertrauen und die Kraft, die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Es ist unerlässlich, um eine tiefere Beziehung zum Schöpfer aufzubauen. Gebet ist ein Akt der Anbetung. Wenn wir beten, legen wir unsere Sorgen und Ängste vor Gott nieder und erkennen seine Macht und Herrschaft an. Im Gebet ehren wir Gott und zeigen, dass wir auf ihn angewiesen sind. Gerade in schwierigen Momenten kann das Gebet ein Ausdruck aufrichtiger Anbetung sein. Gebet in der Gemeinschaft kann eine kraftvolle Möglichkeit sein, gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen. Wenn wir gemeinsam beten, zeigen wir unsere Verletzlichkeit und unseren Glauben. Dieses vereinte Gebet kann eine tiefgreifende Wirkung auf unser Leben und auf das Leben der Menschen um uns herum haben. Gemeinsames Gebet stärkt unseren Glauben und verbindet uns in einem gemeinsamen Ziel. Ohne Zweifel sollte es eine dauerhafte Praxis in unserem Leben sein. Es sollte nicht etwas sein, das wir nur gelegentlich tun, sondern ein Lebensstil. Wenn wir ein Leben des ständigen Gebets pflegen, können wir in ständiger Verbindung mit Gott bleiben, was uns hilft, den täglichen Herausforderungen mit Glauben zu begegnen. Wenn eine Frau im Gebet kniet, neigt sich der Himmel, um zuzuhören. Jedes Flehen, jede stille Träne ist ein Zeugnis des Glaubens, das Gottes Herz berührt. Du, die du für deine Kinder betest, für dein Zuhause, für deine Ehe, für deine Zukunft, wisse, dass kein Gebet vergeblich ist. Gott sammelt jede Träne und kennt jeden Wunsch deines Herzens. In Psalm 56,9 lesen wir: Du hast mein Elend. Aufgezeichnet: Sammle meine Tränen in deinen Krug. Stehen sie nicht in deinem Buch? Das zeigt uns, dass Gott jede einzelne unserer Tränen wertschätzt und bewahrt. Durch das Gebet verbinden wir uns mit dem Schöpfer. Es ist durch das Gebet, dass wir Kraft finden, um den täglichen Herausforderungen zu begegnen. Wenn wir beten, öffnen wir unser Herz für Gott und erlauben ihm, uns zu führen und zu stärken. Das Gebet schenkt uns Hoffnung und erinnert uns daran, dass wir nicht allein sind. In Philipper 4, Vers 6, 7 werden wir ermutigt: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Dieser Friede ist der Trost, den Gott uns als Antwort auf unsere Gebete schenkt. Das Gebet ist ein Ausdruck unseres Glaubens und Vertrauens in Gott. Es ermöglicht uns, unsere Sorgen und Ängste dem Herrn zu übergeben, im Wissen, dass er für uns sorgt. Wenn wir beten, erkennen wir unsere Abhängigkeit von Gott an und suchen seine Führung. Das Gebet bringt uns näher zu Gott und hilft uns, eine enge Beziehung zu ihm zu pflegen. In Matthäus 7,7-8 lehrt uns Jesus: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Diese Verheißung ermutigt uns, im Gebet auszuharren und darauf zu vertrauen, dass Gott zur rechten Zeit antwortet. Es stärkt uns geistlich. Es hilft uns, einen tieferen Glauben zu entwickeln und vollkommen auf Gott zu vertrauen. Wenn wir regelmäßig beten, bauen wir eine engere Beziehung zum Herrn auf und werden empfänglicher für seinen Willen. Das Gebet verändert uns und befähigt uns, nach den Lehren Christi zu leben. In 1. Thessalonicher 5,16-18 werden wir angewiesen: Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Diese Worte erinnern uns an die Bedeutung eines beständigen und dankbaren Gebetslebens. Das Gebet ist eine Quelle des Trostes und der Ermutigung. Es erlaubt uns, unsere Gefühle auszudrücken und Erleichterung für unsere Sorgen zu finden. Wenn wir beten, spüren wir Gottes Gegenwart und empfangen den Trost, den nur er geben kann. Das Gebet schenkt uns Hoffnung und erinnert uns daran, dass Gott immer bei uns ist. In Psalm 34,18-19 lesen wir: Der Herr hört, wenn die Gerechten schreien, und errettet sie aus all ihrer Not. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Diese Verse versichern uns, dass Gott unsere Gebete hört und bereit ist, uns zu helfen. Es erlaubt uns, unsere Gedanken und Wünsche mit dem Willen des Herrn in Einklang zu bringen. Wenn wir beten, suchen wir Gottes Wegweisung und unterstellen uns seinem Plan für unser Leben. Das Gebet hilft uns, das Richtige zu erkennen und weise Entscheidungen zu treffen. In Sprüche 3, 5, 6 werden wir beraten. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Diese Worte ermutigen uns, auf Gott zu vertrauen und in allen Bereichen unseres Lebens seine Führung zu suchen. Diese Praxis hilft uns, ein dankbares Herz zu entwickeln. Sie ermöglicht es uns, Gottes Segnungen zu erkennen und unsere Dankbarkeit für alles auszudrücken, was er für uns getan hat. Wenn wir mit Dankbarkeit beten, stärken wir unseren Glauben und kommen Gott näher. Das Gebet hilft uns, eine positive Perspektive zu bewahren und darauf zu vertrauen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. In Kolosser 4,2 werden wir angewiesen: Haltet fest am Gebet, seid dabei wachsam und dankbar. Dieser Vers erinnert uns daran, wie wichtig es ist, mit einem dankbaren Herzen zu beten. Das Gebet ist eine Praxis, die uns hilft, einen Geist der Demut zu entwickeln. Es ermöglicht uns, unsere Abhängigkeit von Gott und unsere Notwendigkeit seiner Hilfe im Leben anzuerkennen. Wenn wir beten, treten wir mit Demut und Hingabe vor Gott auf der Suche nach seiner Führung und Stärke. Das Gebet hilft uns, eine demütige Haltung zu bewahren und voll Vertrauen auf Gott zu bauen. In Jakobus 4,10 lesen wir: Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Dieser Vers ermutigt uns, uns vor Gott zu demütigen, im Vertrauen darauf, dass er uns zur rechten Zeit erhöht. Das Gebet hilft uns, einen Geist des Vergebens zu entwickeln. Es erlaubt uns, Verletzungen und Groll loszulassen und den Frieden zu suchen, den nur Gott geben kann. Wenn wir beten, bitten wir Gott, uns zu helfen, denen zu vergeben, die uns verletzt haben, und so zu leben, dass wir die Liebe Christi widerspiegeln. Denn wenn wir vergeben, befreien wir unser Herz von schwerer Last und schaffen Raum für Heilung. In Markus 11,25 werden wir unterwiesen: Und wenn ihr betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Vergebung ist wie ein Schlüssel, der unsichtbare Ketten öffnet. Und das Gebet ist der Ort, an dem wir diese Schlüssel dem Herrn übergeben. Vielleicht verspürst du nicht den Wunsch zu vergeben. Aber wenn du aufrichtig betest, macht Gott dein Herz weich und zeigt dir den Weg zur Befreiung. Wenn eine Frau im Glauben betet, verändert sich das Umfeld. Das Zuhause spürt es. Die Kinder bemerken es. Der Himmel antwortet. Vielleicht betest du schon lange für etwas, das noch nicht eingetroffen ist. Aber höre gut zu. Das Warten von heute ist das Zeugnis von morgen. In Römer 12,12 heißt es: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Die Hoffnung, die aus dem Gebet kommt, ist wie ein Licht, das niemals erlischt, selbst in den dunkelsten Nächten. Und während du weiter suchst, verändert sich etwas in deinem Inneren. Es ist dieser lebendige Glaube, der die Seele beruhigt und neue Kraft schenkt. Es liegt eine unbeschreibliche Kraft darin, wenn du dich im Gebet Gott hingibst. Es geht nicht nur darum zu bitten, sondern auch darum zu hören, zu danken und zu vertrauen. Gott interessiert sich mehr für dein Herz als für deine Worte. Er möchte dir begegnen an diesem geheimen Ort, wo nur du und er seid. In Matthäus 6,6 lehrt uns Jesus: Wenn du aber betest, so geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Dieser geheime Ort ist der Ursprung der größten Wunder. Oft wird der Feind versuchen, dich davon zu überzeugen, dass dein Gebet nichts bewirkt. Aber lass mich dir eines sagen: Jedes Gebet ist ein Samenkorn. Und jeder Samen, der im Glauben gesät wird, geht zur festgesetzten Zeit Gottes auf. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, beständig zu bleiben. Gott ehrt die Treue derer, die ihn suchen, auch wenn sich das Umfeld nicht verändert. Psalm 126, 5 erinnert uns, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Das ist eine Verheißung, eine Gewissheit. Die Frau, die betet, errichtet unsichtbare Mauern um ihr Zuhause. Sie wird zur Wächterin ihrer Familie, auch wenn es niemand sieht. Ihre Stimme, wenn sie sich vor Gott erhebt, bringt die Stimmen der Angst, des Zweifels und der Entmutigung zum Schweigen. Das Gebet hat diese Kraft. Es richtet die Gefallenen auf, gibt den Schwachen Mut und weist den Verlorenen den Weg. Wenn du betest, beginnt Gott zu handeln, dort, wo deine Augen nicht hinreichen. Unterschätze nicht, was geschieht, wenn du deine Knie beugst. Die Welt sieht es vielleicht nicht, aber der ganze Himmel bewegt sich. Und selbst wenn die Antwort noch nicht gekommen ist, wisse, die Verheißung steht fest. Jesaja 40, 31 erklärt, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott erneuert dich von innen, auch wenn äußerlich alles gleich aussieht. Jedes deiner Gebete ist ein Glaubensbekenntnis, das im Himmel widerhallt. Es spielt keine Rolle, ob du dich heute schwach, müde oder unsichtbar fühlst. Gott sieht, Gott hört, Gott antwortet. Und er liebt dich mit einer Liebe, die nicht schwankt, nicht nachlässt, nicht aufgibt. Diese Liebe trägt dich durch deine Reise, heilt deine Wunden und stärkt deine Schritte. Johannes 16,33 ermutigt uns. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Er hat für dich gesiegt. Während du dich im Gebet hingibst, beginnt etwas in dir zu geschehen. Die Gedanken werden still, das Herz wird warm, die Hoffnung kehrt zurück. Das ist Gottes Wirken. Er braucht nicht viel, um ein großes Werk zu beginnen, nur dein Ja. Und wenn du Ja sagst, verwandelt er dein Rufen in ein Zeugnis, deinen Schmerz in Kraft, das Schweigen in Antwort. Du bist kostbar in den Augen des Herrn. Deine Stimme hat Gewicht, dein Gebet hat Macht. Und jedes Mal, wenn du dich entscheidest, mit Gott zu sprechen, pflanzt du Glauben in die Ewigkeit. Mach weiter, auch wenn du keine Lust hast, auch wenn alles dagegen spricht. Deine Treue schreibt eine Geschichte der Hoffnung, die Generationen segnen wird. Die Frau, die beharrlich betet, trägt einen Glauben in sich, der die Grenzen menschlicher Logik übersteigt. Wenn alles um sie herum Nein zu sagen scheint, betet sie weiter, weil sie weiß, dass Gott niemals versäumt zu erfüllen, was er versprochen hat. Er verspätet sich nicht, er vergisst nicht, er ändert sich nicht. In 2. Korinther 1,20 lesen wir, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Das bedeutet, in Christus ist die Verheißung besiegelt und garantiert. Egal wie viel Zeit vergeht, was Gott gesagt hat, wird er erfüllen. Dieses Vertrauen entsteht nicht über Nacht. Es ist die Frucht von Intimität. Die Frau, die mit Gott geht, weiß, dass zwischen den Zeilen des Wartens Verheißungen verborgen sind. Gottes Schweigen ist oft keine Abwesenheit, sondern ein Aufbau. Gerade wenn es scheint, als würde nichts geschehen, arbeitet der Himmel am intensivsten. Deshalb vertraue niemals dem, was deine Augen sehen. Vertraue dem, was Gott gesagt hat. Sein Wort ist Schild und Wegweiser. Es gibt Verheißungen für dich, die für deine Kinder betest. Verheißungen von Schutz, von Rettung, von Wiederherstellung. Jesaja 49, 25 gibt uns Gewissheit. Ich werde mit denen kämpfen, die mit dir kämpfen und deine Kinder retten. Das ist mehr als eine Erleichterung. Es ist ein Anker für die Seele derer, die für ihr Zuhause beten. Dein Gebet umgibt deine Familie mit Gnade, auch wenn die Früchte noch nicht sichtbar sind. Gott hat auch Versorgung in schweren Zeiten verheißen. Vielleicht erlebst du gerade Mangel, nicht nur materiell, sondern auch emotional. Aber hör gut zu. Derselbe Gott, der Elia in der Wüste mit Brot durch Raben versorgt hat, ist derselbe, der sich um dich kümmert. Er ist Jehovah Jireh, der Gott, der versorgt. In Philipper 4, 19 steht geschrieben, mein Gott aber wird euch aus seinem Reichtum in Herrlichkeit durch Christus Jesus alles geben, was ihr braucht. Er wird niemals zulassen, dass dir das Nötige fehlt, um weiterzugehen. Und es gibt auch die, Verheißungen der Heilung. Heilung für Wunden, die nicht bluten, aber schmerzen. Wunden der Seele, der Vergangenheit, der Worte, die Spuren hinterlassen haben. In Jeremia 30,17 erklärt Gott: Aber ich will dir Genesung bringen und dich von deinen Wunden heilen. Diese Verheißung gilt auch heute. Er behandelt, was kein Mensch erreichen kann. Das Gebet der vertrauenden Frau ist ein Balsam, der den Boden für innere Heilung vorbereitet. Die Verheißung gilt auch dem Trost. Wenn niemand versteht, wenn die Last beinahe unerträglich wird, kommt Gott mit Sanftmut nahe. Er kommt nicht mit Eile, sondern mit Gegenwart. Und wenn er da ist, wird die Last leicht. In Jesaja 41,10 sagt er: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Das ist nicht nur eine Verheißung. Es ist eine Umarmung für die Tage, an denen alles zusammenzubrechen scheint. Auch Verheißungen der Wegweisung wurden denen gegeben, die beten und suchen. Vielleicht stehst du gerade vor Entscheidungen. Und genau da bringt das Gebet Licht auf den Weg. Psalm 32,8 gibt uns Sicherheit. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott lässt seine Kinder nie verloren gehen. Er zeigt immer einen Ausweg, auch wenn er noch im Nebel liegt. Und für die müde Frau, erschöpft vom Warten, gibt es eine Verheißung, die trägt. Die auf den Herrn harren, erneuern ihre Kraft. Das steht in Jesaja 40,31 und sollte wie ein täglicher Refrain im Herzen klingen. Die Kraft, die Gott schenkt, ist keine menschliche, sie ist geistlich. Und sie kommt genau in dem Moment, in dem wir ans Aufgeben denken. Er kommt und erneuert. Er kommt und trägt. Kein aufrichtig gesprochenes Gebet bleibt unbeachtet. Jedes Wort, das im Glauben zum Himmel gesandt wird, wird von Gott bewahrt. Offenbarung 5,8 zeigt, dass die Gebete der Heiligen wie Weihrauch vor dem Thron Gottes sind. Das bedeutet, dein Gebet hat ewigen Wert. Es wird nicht in den Wind gesprochen. Es wird gesammelt, beachtet und mit göttlicher Weisheit beantwortet. Wenn dein Herz heute noch unruhig ist, halte dich fest an den Verheißungen. Ruf sie dir ins Gedächtnis. Sprich sie laut aus. Denn je mehr du sie aussprichst, desto mehr richtet sich deine Seele nach der Wahrheit aus. Und diese Wahrheit befreit, stellt wieder her und richtet auf. In Johannes 8,32 steht: Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Die Wahrheit ist Christus. Die Verheißung lebt, weil er lebt. Im Herzen einer betenden Frau geschieht eine stille, tiefe Verwandlung. Sie ist nicht immer mit bloßem Auge zu erkennen, aber sie ist real, konstant und kraftvoll. Das Gebet verändert nicht nur äußere Umstände, sondern formt das Innere. Nach und nach bringt es Geduld hervor, Standhaftigkeit und Weisheit. Die Frau, die regelmäßig betet, beginnt anders zu reagieren, ruhiger zu denken und klarer zu unterscheiden. Sie wird nicht perfekt, aber sie wird stark, nicht durch die Kraft ihrer Arme, sondern durch die Standhaftigkeit ihrer Seele. Diese Stärke kommt nicht aus ihr selbst. Sie wird vom Heiligen Geist gewirkt als Antwort auf die Gemeinschaft mit Gott. In Galater 5,22-23 lesen wir von den Früchten dieses Lebens im Gebet: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese Tugenden sind nicht das Ergebnis menschlicher Anstrengung, sondern die Frucht eines Lebens, das sich täglich Gott hingibt. Beständiges Gebet schafft tiefe Wurzeln, die den Glauben selbst in den schwersten Tagen tragen können. Eine Frau, die betet, wird sensibel für Gottes Stimme. Sie lernt zu erkennen, was von ihm kommt und was nicht. Sie meidet, was nicht aufbaut, trifft Entscheidungen mit Bedacht und spricht mit Ziel und Sinn. Das Gebet schärft ihr geistliches Gehör. Und genau diese Sensibilität macht sie zu einem Instrument des Friedens, wo Unruhe herrscht, zu einem sicheren Zufluchtsort für Menschen, die orientierungslos sind. Sie muss nicht sagen, dass sie betet. Ihr Leben bezeugt es. Das Gebet lehrt auch Abhängigkeit. Die Frau, die den Herrn aufrichtig sucht, erkennt, dass sie nicht alles allein tragen kann. Sie lernt loszulassen, zu vertrauen, zur Ruhe zu kommen. In Sprüche 16,3 steht: Befiehl dem Herrn deine Werke, so werden deine Pläne zustande kommen. Wenn sie sich entscheidet zu vertrauen, wird die Last leichter. Sie erkennt, dass sie nicht kontrollieren muss, was Gott gehört. Ein weiteres. Sichtbares Merkmal ist Sanftmut. Das bedeutet nicht Schwäche, sondern Kraft unter Kontrolle. Das Gebet diszipliniert die Emotionen und lehrt, mit Ausgeglichenheit zu antworten. Anstatt impulsiv zu handeln, betet sie. Anstatt zurückzuschlagen, schweigt sie. Und in diesem Schweigen handelt Gott. Die Frau, die das Beten gelernt hat, weiß, dass viele Kämpfe im Verborgenen gewonnen werden, auf den Knien, nicht durch Diskussionen. Auch der Glaube wird mit jedem erhörten Gebet gestärkt. Selbst wenn manche Antworten Zeit brauchen, festigt jedes erlebte Zeugnis die Gewissheit, dass Gott hört. Und genau das nährt den Mut, weiterzubeten, auch wenn alles dagegen spricht. Hebräer 11,1 beschreibt diesen Prozess treffend. Der Glaube aber ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Diese Gewissheit schlägt Wurzeln im Herzen derer, die nicht aufhören zu suchen. Das Gebet gibt der Frau ein klares Bewusstsein darüber, wer sie in Gott ist. Sie hört auf, sich durch die Fehler der Vergangenheit zu sehen und beginnt, sich durch die Brille der Liebe des Vaters zu erkennen. Das verändert alles. Die Identität, die aus der Intimität mit Gott kommt, ist unerschütterlich. Sie hängt weder von der Meinung anderer noch von den Umständen ab. Die Frau, die betet, kennt ihren Wert, und deshalb gibt sie sich nicht mit Brotkrumen zufrieden, wo Gott Fülle verheißen hat. Da ist auch ein Mut, der aus der beständigen Begegnung mit Gott wächst. Es ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Kühnheit, trotz Herzklopfen voranzugehen. Josua 1,9 sagt: Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Diese ständige Gegenwart ist es, die die betende Frau in ihren täglichen Kämpfen trägt. Das Gebet formt den Charakter. Es deckt auf, was verändert werden muss, aber zeigt auch, was bereits geheilt wurde. Es ist ein fortlaufender Prozess der Veredelung. Niemand, der aufrichtig betet, bleibt derselbe. Bei jeder Begegnung mit Gott wird etwas verwandelt. Ein Gedanke, eine Haltung, eine Absicht. Das Gebet konfrontiert, aber es tröstet auch. Und mehr als alles andere wird die Frau, die betet, zu einer Quelle der Hoffnung für die Menschen um sie herum. Ohne Aufsehen zu erregen, strahlt sie Sicherheit aus. Ihre Gegenwart bringt Frieden. Menschen fühlen sich von ihr angenommen, weil ihr Leben den Duft der Gegenwart Gottes trägt. Es ist nichts Aufgesetztes. Es ist der Ausdruck eines Herzens, das in ständiger Verbindung mit dem Himmel lebt. Die Gegenwart einer betenden Frau verwandelt das Umfeld, in dem sie lebt. Nicht wegen der Lautstärke ihrer Stimme oder der Stärke ihrer Persönlichkeit, sondern wegen der geistlichen Autorität, die sie trägt. Sie muss ihren Glauben nicht aufzwingen. Sie lebt so eng mit Gott verbunden, dass ihr Leben zu einem stillen Zeugnis wird. In ihrem Zuhause inspiriert ihr Wandel, lehrt ihr Schweigen und erbaut ihre Beständigkeit. Der Friede, den sie im Verborgenen pflegt, breitet sich über die Wände ihres Hauses aus. Ihre Kinder spüren es. Auch wenn sie noch klein sind, auch wenn sie die Gründe des Glaubens noch nicht verstehen, fühlen sie die Sicherheit von jemandem, der von etwas Größerem getragen wird. In Sprüche 31,28 heißt es: Ihre Kinder treten hervor und preisen sie glücklich. Das entspringt nicht menschlicher Anstrengung, sondern einem Leben, das von der Gegenwart Gottes geprägt ist. Was sie im Gebet sät, werden ihre Kinder als Zeugnis ernten. Der Ehemann, auch wenn er weit vom Glauben entfernt ist, wird durch ihre Ausdauer erreicht. In 1. Petrus 3,1 steht: Damit auch solche, die dem Wort nicht gehorchen, durch das Verhalten ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Das Gebet einer Frau für ihren Mann ist ein kraftvoller Same. Sie versucht nicht, durch Druck zu überzeugen, sondern beeinflusst durch Sanftmut und Treue. Dort, wo das Ego zurücktritt, tritt Gott mit Macht hervor. Im Zuhause wird die betende Frau zu einer tragenden Säule. In Zeiten der Krise ist sie es, die standhaft bleibt. Wenn die Emotionen Überhand nehmen, vermittelt ihre Gegenwart Ausgeglichenheit. Sie flieht nicht vor dem Sturm, sie begegnet ihm auf den Knien. Deshalb wird ihr Haus bei ihr zum Zufluchtsort. Psalm 112,7 beschreibt dieses Vertrauen. Vor bösen Nachrichten fürchtet sie sich nicht. Fest ist ihr Herz, auf den Herrn vertraut sie. Auch außerhalb des Hauses reicht ihr Einfluss weit. Wo sie hingeht, hinterlässt sie Spuren des Glaubens. Ob in einem beiläufigen Gespräch oder durch eine einfache Geste der Güte, ihr Leben trägt die Essenz dessen, was sie im Gebet empfangen hat. Menschen fühlen sich von ihr angezogen, ohne genau zu wissen, warum. Es ist etwas in ihr, das beruhigt, das inspiriert, das ruft. Das ist das Spiegelbild eines Herzens, das gelernt hat, in Gottes Gegenwart zu leben. In der Glaubensgemeinschaft wird diese Frau zur Orientierung. Nicht, weil sie Anerkennung sucht, sondern weil das, was sie trägt, nicht verborgen bleiben kann. In Titus 2,3-5 findet sich der Ruf an die erfahrenen Frauen, die Jüngeren zu lehren. Und diese betende Frau wird im Laufe der Jahre zur lebendigen Antwort auf diesen Ruf. Ihre Erfahrung im Gebet wird zu einem Vermächtnis für andere. Sie ist auch empfindsam für die Schmerzen anderer. Eine Frau, die betet, wird nicht gefühllos gegenüber dem Leid ihres Nächsten. Im Gegenteil, ihr Herz weitet sich. Sie tritt für andere genauso intensiv ein, wie sie für sich selbst betet. Römer 12,15 erinnert uns: Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Diese Empathie ist eine direkte Frucht der Gemeinschaft mit Gott. In Zeiten geistlicher Dürre bleibt ihr Glaube lebendig. Sie ist nicht von äußeren Umständen abhängig, um standhaft zu bleiben. Sie braucht weder Applaus noch Anerkennung. Sie weiß, wem sie geglaubt hat. Hiob 23,10 sagt: Doch er kennt meinen Weg, er prüft mich, und ich werde hervorgehen wie Gold. Diese Gewissheit verleiht ihrer Seele Festigkeit. Ihr Einfluss endet nicht mit ihrer eigenen Generation. Die Frau, die betet, pflanzt Samen, die noch lange nach ihrem Fortgang aufblühen. Ihre Gebete hallen in der Ewigkeit wider. Sie tritt heute für Kinder und Enkel ein, die erst noch geboren werden. Ihr Glaube übersteigt die Grenzen der Zeit und wird zu einem Erbe. Wie es in Sprüche 13,22 heißt: Ein guter Mensch vererbt seinen Kindern und Enkeln ein Erbe. Diese Frau braucht keine großen Bühnen. Ihr Leben ist ihre Kanzel. Sie predigt nicht mit auswendig gelernten Reden, sondern mit ihren Taten. Ihre Treue in den kleinen Dingen offenbart die Größe ihrer Hingabe. Wenn sie betet, bewegt sich der Himmel. Wenn sie handelt, bestätigt der Himmel. Ihre Stärke liegt nicht im äußeren Schein, sondern in der tiefen Wurzel, die sie in Gott hat. Es gibt Momente, in denen alles um sie herum zusammenzubrechen scheint. Die Gesundheit versagt, Türen schließen sich, Beziehungen verschleißen. Die Seele zieht sich zurück unter dem Gewicht dessen, was sich nicht kontrollieren lässt. Doch gerade in solchen Situationen zeigt sich das Gebet lebendiger denn je. Die Frau, die das Beten gelernt hat, kennt einen Ort, an dem der Schmerz nicht das letzte Wort hat. Sie flieht in das Versteck des Höchsten, wo Tränen verstanden werden, noch bevor sie erklärt sind. In Zeiten der Not ist das Gebet kein Luxus, es ist eine Notwendigkeit. Wenn der Boden unter den Füßen verschwindet, bleibt nur der Blick nach oben. Psalm 61,3 zeigt das Rufen eines bedrängten Herzens. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, wenn mein Herz verzagt, führe mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist. Dieser Fels ist Christus. Wenn sie keine Kraft mehr hat, ist es er, der sie trägt. Die Frau, die im Schmerz betet, leugnet ihre Zerbrechlichkeit nicht. Sie spielt keine Stärke vor, wo Schmerz ist. Aber sie ergibt sich auch nicht der Verzweiflung, weil sie den kennt, der ihr Rufen hört. Sie entdeckt, dass sie in Gottes Gegenwart weinen und dennoch stehen bleiben kann. In Klagelieder 3,21-23 finden wir Hoffnung. Dies aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich hoffen. Die Gnade des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Diese Erinnerung ist Treibstoff für die, die verletzt weitergehen, aber nicht besiegt sind. In Zeiten des Verlustes wird das Gebet zum Trost. Wenn ihr etwas genommen wird, ein Mensch, eine Hoffnung, ein Traum, sucht die betende Frau keine Schuldigen, sondern den Trost. Und dort, im Schweigen ihrer Seele, spricht Gott zu ihr. Nicht mit Erklärungen, sondern mit seiner Gegenwart. Er versucht nicht, den Schmerz zu rechtfertigen. Er ist einfach da. Und das genügt. Psalm 34, 19 erinnert uns: Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Wenn sie nicht mehr sprechen kann, deutet Gott ihr Seufzen. Römer 8, 26 erklärt, dass der Geist für uns eintritt mit unaussprechlichem Seufzen. Das bedeutet, dass selbst wenn alles verworren scheint, selbst wenn die Worte fehlen, der Himmel versteht. Diese Frau muss Gott nicht mit Worten beeindrucken. Sie muss nur weitersuchen. Und selbst im Schweigen wird ihre Seele gehört. Das Gebet wird zum Schild gegen die Entmutigung. Die Angst versucht, ihr die Hoffnung zu rauben. Doch jedes Mal, wenn sie betet, flammt ein Funke wieder auf. Nach und nach wird die Trauer von einem Frieden ersetzt, der sich nicht erklären lässt. Johannes 14, 27 zeigt uns die Quelle dieses Friedens. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Die Welt bietet flüchtige Erleichterung. Gott schenkt bleibenden Frieden. Diese Frau lernt mitten im Kampf, in tieferer Weise von Gott abhängig zu sein. Sie entdeckt, dass es in der Knappheit Versorgung gibt, in der Einsamkeit Begleitung, im Chaos Wegweisung. In den Tälern hört sie die Stimme des Hirten am klarsten. Psalm 23 klingt in ihrem Herzen wie eine lebendige Verheißung. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und wenn alles danach aussieht, dass es vorbei ist, erneuert das Gebet ihre Hoffnung. Sie wartet nicht auf äußere Veränderungen, um zu glauben. Sie glaubt, weil sie den Charakter Gottes kennt. Er ist gut, er ist gerecht, er ist treu und das reicht, um weiterzugehen. Wie Habakuk 3, 17-18 sagt, auch wenn der Feigenbaum nicht blüht, dennoch will ich mich freuen über den Herrn. Diese Freude kommt nicht aus den Umständen, sie kommt aus der Gemeinschaft. Die betende Frau entdeckt im Leid eine neue Dimension des Glaubens. Der Schmerz, so grausam er auch sein mag, verhärtet ihr Herz nicht. Im Gegenteil, er macht sie empfindsamer für Gottes Wirken. Sie beginnt, selbst in dem, was sie nicht versteht, einen Sinn zu sehen. Und das macht sie reifer, gefestigter, zuversichtlicher. Nicht, weil sich alles verbessert hat, sondern weil sie sich innerlich verändert hat. Sie lernt, dass es für jeden Tag genug Gnade gibt, dass der morgige Tag vielleicht ungewiss ist, aber die Versorgung sicher. In 2. Korinther 12,9 sagt der Herr: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Das verändert ihren Blick. Schwäche ist kein Zeichen des Scheiterns mehr, sondern genau der Punkt, an dem Gottes Kraft offenbar wird. Ein Gebetsleben ohne die tägliche Nahrung aus Gottes. Wort läuft Gefahr, schwach, gefühlsbetont und orientierungslos zu werden. Die Frau, die standhaft bleiben will, braucht mehr als nur das Rufen. Sie muss hören. Und Gott spricht vor allem durch die Schrift. Das Gebet ist unsere Stimme vor Ei. Ihm. Die Bibel ist seine Stimme vor uns. Wenn beides gemeinsam geht, entsteht Ausgeglichenheit, Weisheit und Führung für jeden Schritt. Die Frau, die betet und das Wort liest, wird unerschütterlich angesichts der Stürme des Lebens. Es gibt Tage, an denen das Herz so niedergeschlagen ist, dass selbst das Beten schwerfällt. Gerade an diesen Tagen wird das Lesen der Schrift zum notwendigen Atemzug. Beim Öffnen der Seiten findet die müde Seele neue Kraft. In Psalm 119, 105 lesen wir: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel erhellt, was die Angst verdunkeln will. Sie zeigt, dass es einen Weg gibt, selbst wenn alles verworren scheint. Die Frau, die die Bibel zu ihrer täglichen Begleiterin macht, lernt, die Täuschungen zu erkennen, die die Welt aufzwingen will. In Zeiten lauter Stimmen und widersprüchlicher Meinungen ist es das Wort, das Nüchternheit bringt. In 2. Timotheus 3, 16-17 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es gibt kein beständiges Wachstum ohne das Fundament des Wortes. Der Heilige Geist gebraucht jeden Vers, um zu formen, zu korrigieren und zu stärken. Ein weiterer oft vergessener Punkt ist, dass das Gebet kein magischer Kanal ist, um unsere Wünsche erfüllt zu bekommen. Gott antwortet nicht nach unserem Willen, sondern gemäß seiner ewigen Weisheit. In Jesaja 55, 8, 9 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Die im Glauben gereifte Frau lernt, Gottes Nein mit der gleichen Ehrfurcht anzunehmen wie sein Ja. Denn sie weiß, dass er sich niemals irrt. Ebenso ist es entscheidend, dass die betende Frau ihr Herz prüft. Wirksames Gebet entspringt einem zerbrochenen Geist. Psalm 66, 18 sagt, wenn ich Unrecht vorhatte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern bereit, Schuld zu bekennen und loszulassen. Echtes Gebet verlangt Reue. Gott ehrt ein aufrichtiges Herz mehr als schön formulierte Worte. Gebet darf nicht losgelöst sein von einem heiligen Leben. Man kann nicht leben, wie man will, und erwarten, dass Antworten vom Himmel fallen. Die Frau, die Gott sucht, muss auch ihr Leben im Licht der Wahrheit ausrichten. In Sprüche 15, 29 steht, der Herr ist fern den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten erhört er. Diese Gerechtigkeit kommt nicht aus menschlichem Tun, sondern aus dem Gehorsam gegenüber dem Evangelium. Gehorsam öffnet Wege, die menschliche Anstrengung niemals erreichen könnte. Schließlich muss die betende Frau auf Gottes Zeit vertrauen. Manche Antworten lassen auf sich warten, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil Prozesse im Gange sind. Während sie betet, bereitet Gott Situationen vor, formt Herzen, bringt Umstände in Einklang. Und wenn der richtige Zeitpunkt kommt, wird es besser sein, als sie es sich vorgestellt hat. In Prediger 3,11 heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Ausdauerndes Gebet, verbunden mit täglichem Nachsinnen über das Wort, bringt einen reifen und gelassenen Glauben hervor. Mit diesen Elementen, beständigem Gebet, treuem Lesen der Heiligen Schrift, aufrichtiger Reue und Hingabe an Gottes Willen, wird die Frau nicht nur jemand, die betet, sondern jemand, die in echter Gemeinschaft mit dem Vater lebt. Und dieses Leben allein ist eine kraftvolle Botschaft für alle um sie herum. Denn mehr als Worte bestätigt das gelebte Leben den Glauben. Wenn eine Frau die Kraft des Gebets erkennt und sich entscheidet, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, verändert sich etwas. Zuerst in ihr, dann in ihrer Umgebung. Das Gebet, das als leises Flüstern beginnt, wird zum festen Fundament für ein authentisches Glaubensleben. Ein Leben, das nicht von den Umständen abhängig ist, sondern in Gott tiefe Wurzeln findet, um selbst den stärksten Stürmen zu widerstehen. Dieser Weg ist nicht von Perfektion geprägt, sondern von Hingabe. Er verlangt keine ständige Kraft, sondern die Bereitschaft zu suchen, selbst an den Tagen, an denen alles dagegen zu sprechen scheint. Die Frau, die betet, lernt, dass Glaube nicht das Fehlen von Kämpfen bedeutet, sondern die Gegenwart von Hoffnung. Sie geht nicht auf sichtbare Sicherheiten zu, sondern lebt von ewigen Verheißungen. Und das reicht aus, um weiterzugehen. Am Ende geht es nicht um große Reden oder außergewöhnliche Taten. Es geht um Treue in den verborgenen Räumen der Seele. Es geht darum, dem Unsichtbaren zu vertrauen, an das Unwahrscheinliche zu glauben und im Ewigen zur Ruhe zu kommen. Die Frau, die betet, muss nicht von vielen erinnert werden, denn sie ist bekannt bei dem einen, der wirklich zählt. Und es ist im Schweigen ihres Zimmers, im stetigen Flüstern ihrer Worte gen Himmel, dass die größten Zeugnisse entstehen. Die Welt mag es vielleicht nicht bemerken, aber der ganze Himmel neigt sich, um zuzuhören. Und das genügt. Du aber, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Matthäus 6,6 Bleibe also stets im Gebet. Gott segne dein Zuhause und dein Leben mächtig.